Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Sie gilt als Wandlerin, aber auch als Vermittlerin zwischen den Kulturen, die Schriftstellerin Elif Shafak. Sie ist eine der meistgelesenen Autorinnen in der Türkei und findet auch immer mehr Beachtung im englisch- und deutschsprachigen Europa. Datum 16. Dezember 2003. Ort Boston. Zeit 2.24 Uhr. Temperatur kalt. Subjekt Omar Osipayoglu. Auszug: wieder angefangen zu trinken. Nach 11 Monaten 16 Tagen absoluter Nüchternheit. Ist gleich 17.545.846 Mal Nick Cave's As I Sat Sadly by Her Side. As I sat sadly by her side. Was schreibst du da auf die Serviette? Meine Gefühle, murmelte die Gestalt auf dem Hocker, die nun nicht mehr so verknöchert aussah. Ich fasse meine Gefühle zusammen, damit ich sie nicht vergesse. Ein Spanier, ein Marokkaner und ein Türke sind in die USA emigriert, in Elif Shafaks Roman »Die Heilige des nahenden Irrsinns« von 2004. Ein neurotisches Trio, das sich in einer Wohngemeinschaft in Boston begegnet. Jeder versucht auf seine Weise in den USA eine neue Heimat zu finden. So verliebt sich der trinkfreudige Türke Omar in ein seltsames amerikanisches Mädchen, das sich in seiner Heimat noch fremder fühlt als die Immigranten. Vor allem der Marokkaner Abed, ein gläubiger Muslim, bleibt in seinen Traditionen tief verwurzelt, was zu Streit mit Omar führt. Ich sag dir, wie spinnensinnig du bist. Was? Was? Was? Das ist der türkische Ausdruck für Leute wie dich. Wenn jemand hinter der Zeit herhinkt, konservativ ist, altmodisch, traditionalistisch, den nennen wir spinnensinnig. Aber warum? Warum? Da gibt's kein Warum. Warum war eine Ersatzfrage, eine veraltete Währung, die nirgends und bei niemand in Gebrauch war, wenn man erst mal in die stillen Täler gelangte, die ordentlichen Sprengel des unendlich weiten und doch vertrauten Landes namens Muttersprache. Dort konnte man sein ganzes Leben verbringen und auf alle Arten von Warum eine Antwort haben. So lange, bis jemand einen fragte. Elif Shafak lebt in zwei Muttersprachen. Sie schreibt auf Türkisch und Englisch. Eine Kosmopolitin, geboren 1971 in Straßburg, aufgewachsen in Madrid und Amman. Sie studierte Soziologie und Kommunikationswissenschaften in Ankara, erwarb einen Magister am Fachbereich für Frauen- und Genderstudien und einen Doktortitel an der Fakultät für Politikwissenschaft. In einem Vortrag über Meinungsvielfalt sagte Shafak: I am an Istanbulite. Obwohl ich zuerst Istanbulerin bin, fühle ich mich auch mit dem Balkan, der Ägäis, dem Mittelmeerraum, dem Nahen Osten, der Levante verbunden. Ich bin eine Geborene und eine Wahleuropäerin, aufgrund der Werte, nach denen ich lebe. Im Laufe der Jahre wurde ich zur Londonerin. Ich habe eine internationale Seele, bin eine Weltbürgerin, eine Nomadin und reisende Geschichtenerzählerin. Die Geschichten der preisgekrönten Autorin wurden in 48 Sprachen übersetzt. Sie handeln von Identität, Ehre, Glaube, Liebe, Hass und der Verständigung zwischen Ost und West. Immer wieder beleuchtet sie die Stellung der Frau in der Türkei, erzählt sie von starken, aber auch von schwachen Frauen. An einem ganz normalen Frühlingstag in Istanbul, einem langen, bleiernen Nachmittag, traf sie wie ein Faustschlag die Erkenntnis, dass sie fähig war zu töten. Aggressionen passen nicht zu Peri, der guten Ehefrau, guten Mutter dreier Kinder, guten Hausfrau, guten Bürgerin und guten modernen Muslima. Nein, die Protagonistin in Shafaks Roman »Der Geruch des Paradieses« von 2016 ist nicht radikal. Sie ist angepasst, eher ängstlich und zögerlich. Sie lernte früh, dass kein Krieg schlimmer war als ein Familienkrieg. Und kein Familienkrieg schlimmer als der, bei dem es um Gott ging. Peri steht zwischen Vater und Mutter, die sich zerfleischen. Und dabei versucht jeder, die Tochter auf seine Seite zu ziehen. Mutter Selma ist eine fanatische Muslima. Sie pilgert nach Mekka, trägt Kopftuch und einen langen, weiten Mantel. All das hasst der Vater. Ihre Aufmachung stand für alles, was er am Nahen Osten schon immer verachtet, gehasst und bekämpft hatte. Die Unbedarftheit der Religiösen und ihre anmaßende Überzeugung, sie führten das einzig richtige Leben, nur weil sie in diese Kultur hineingeboren waren. Kritiklos schluckten sie alles, was man sie gelehrt hatte. Wie konnten sie sich der Überlegenheit ihrer Wahrheiten so sicher sein, obwohl sie so wenig über andere Kulturen, Weltbilder oder Denkweisen wussten? Vater Mensur ist Alkoholiker, Materialist und Anhänger Atatürks. All das bringt seine Frau zur Weißglut. Die Gegensätzlichkeit der Eltern ist auch eine Auseinandersetzung der Kulturen zwischen Ost und West. Das hat die türkische Literatur, seit es sie als moderne Literatur gibt, also etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, eigentlich immer sehr beschäftigt. Wo steht das Türkische, das Osmanische, das Westasiatische, wie immer es gefasst wird, im Vergleich zu dem Westen, Europa, der zeitgenössischen Zivilisation? Letztlich sind das Transmutationen von Orient und Okzident. Sagt Professor Christoph Neumann, Lehrstuhlinhaber für türkische Studien an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Diese Frage ergibt nur dann brauchbare Antworten, wenn man sie eben nicht als kategorisch stellt, nicht als essentiell stellt und nicht annimmt, dass es sowieso schon immer einen Orient und einen Okzident gibt, sondern etwas näher anspricht. Das tut Elif Shafak durchaus. In Der Geruch des Paradieses zieht es die Protagonistin zum Studieren ins englische Oxford. Es ist eine Flucht vor dem elterlichen Glaubenszwist, der sie aber auch in England einholt. Sie lernt die selbstbewusste, freiheitsliebende Kommilitonin Shirin kennen, die sie auf das Seminar des charismatischen Professors Azur aufmerksam macht. Azur ist hier in Oxford eine lebende Legende. Und welches Fach lehrt er? Gott. Und er ist selbst ein bisschen wie Gott. Das Seminar des Professors ist exklusiv. Er nimmt nur ausgewählte Studenten auf. Peri gehört bald dazu. Sein Seminar habe nichts mit Glauben zu tun, betont Azur, sondern mit Erkenntnis. Seine Schüler sollen sich Gott mit Hilfe der Mathematik, Physik, Musik, Malerei, Dicht- und Tanzkunst nähern und dabei die Religion außer Acht lassen. Das heißt, alles über den Haufen zu werfen, die Grenzen zu verwischen, miteinander unvereinbare Vorstellungen und nicht zueinander passende Menschen zusammenbringen. Stellen Sie sich vor, ein Islamhasser verliebt sich in eine Muslima oder ein Antisemit wird der beste Freund eines Juden und so weiter. Bis wir Kategorien als das begreifen, was sie wirklich sind, nämlich Hirngespinste. Grenzen einreißen, die Vielfalt entdecken. Das ist Elif Shafak wichtig. Sie selbst wurde in der Türkei von zwei sehr unterschiedlichen Frauen erzogen. Die Mutter, Diplomatin, modern, säkular, dem Westen zugewandt. Ihren Vornamen Shafak, was übersetzt Morgenröte heißt, erwählt die Tochter zu ihrem Autorennamen. Die zweite wichtige Bezugsperson ist die Großmutter mütterlicherseits. Sie ist traditionell, abergläubisch, spirituell und laizistisch. Sie brachte mir Märchen, Magie und Mitgefühl bei, sagt die Autorin. Elif Shafak wurde von Frauen großgezogen, weil sich die Eltern hatten scheiden lassen, als sie 7 Jahre alt war. Sie beschreibt sich selbst als Feministin. In ihren Romanen dominieren Frauenschicksale. Darüber hinaus prangert sie in vielen Publikationen und Vorträgen das türkische Patriarchat, die Herabsetzung und fehlende Gleichberechtigungen der Frauen an. Elif Shafak? Wenn Gesellschaften in autoritäre Regime, Nationalismus oder religiösen Fanatismus zurückfallen, dann sind Frauen davon viel mehr betroffen als Männer. Denn Frauen haben viel mehr zu verlieren. Das sollte eine Initialzündung sein, nicht nur für eine weltweite Zusammenarbeit, sondern auch für eine globale Schwesternschaft. Der Feminismus sei aber nicht ihr Hauptthema, sagt Christoph Neumann, Professor für türkische Studien. Sie ist nicht eine ausgesprochene feministische Autorin in dem Sinne, dass sie sich nur innerhalb von feministischen Kreisen verständigt. Ihr Anspruch ist ja tatsächlich, Bücher zu schreiben, die Menschen zusammenbringen. Also dieser Humanismus, den ich persönlich für übermäßig optimistisch halte, was das Politische angeht und für philosophisch vielleicht ein bisschen dünn begründet, Mit diesem Humanismus geht natürlich eine Autorin eher darauf hin, Probleme nicht als soziale Probleme oder als ökonomische Probleme aufzufassen, sondern zunächst und ganz im Vordergrund als psychologische Probleme, als kommunikative Probleme, als menschliche Probleme. Yes, I can taste words. Ja, ich kann Wörter schmecken, manchmal, nicht immer. Und einige Worte haben einen bestimmten Geschmack. Glückliche Worte schmecken anders als traurige. Ich würde gerne erforschen, wie die Wörter Kreativität oder Liebe, Revolution schmecken. Und wie ist es mit Mutterland? Vor allem dieses letzte Wort bereitet mir im Moment Kopfzerbrechen. Es hinterlässt einen süßen Geschmack auf der Zunge, ähnlich dem von Zimt, etwas Rosenwasser oder goldenen Äpfeln. Darunter jedoch liegt ein scharfer Beigeschmack, ähnlich dem von Brennnessel und Löwenzahn. Der Geschmack der Türkei, meines Mutterlandes, ist ein bittersüßer Cocktail. Den scharfen Beigeschmack ihrer Heimat bekommt Elif Shafak 2006 zu spüren. Die Justiz klagt sie an wegen Beleidigung des Türkentums in Zusammenhang mit ihrem Roman Der Bastard von Istanbul, der sich mit dem in der Türkei tabuisierten Völkermord an den Armeniern auseinandersetzt. Wir Armenier verlangen nichts anderes, als dass unser Verlust und Schmerz anerkannt wird. Wir sagen zu den Türken, seht, wir haben nun fast ein Jahrhundert lang getrauert, weil wir unsere Angehörigen verloren haben, aus unseren Häusern gejagt, von unserem Land vertrieben wurden, weil wir wie Tiere behandelt und wie Schafe abgeschlachtet wurden. Nicht einmal das Leid, das unseren Großeltern zugefügt wurde, war so quälend wie die systematische Leugnung, die dann folgte. Die Autorin verquickt das Schicksal einer türkischen und einer armenischen Familie miteinander. Der Bastard in der Geschichte ist die vaterlos aufgewachsene Türkin Asya, deren Mutter sich beharrlich weigert, ihr die Identität des Vaters zu verraten. Von klein auf wollte ich immer ohne Vergangenheit sein. Für einen Bastard geht es weniger darum, dass er keinen Vater hat, als dass er keine Vergangenheit hat. Dieses Mädchen ohne Vergangenheit steht bei Shafak stellvertretend für die türkische Gesellschaft, die sich ihrer Vergangenheit nicht stellt, die Teile ihrer Geschichte am liebsten vergessen will. Es gibt nur einen einzigen Weg, sich mit den Türken anzufreunden, nämlich genauso unwissend und vergesslich zu werden wie sie. Da sie nicht wie wir die Vergangenheit anerkennen werden, erwartet man von uns, dass wir wie sie die Vergangenheit verachten. Insgesamt ist die türkische Öffentlichkeit mit ihrer eigenen Geschichte sehr, sehr stark befasst, fast schon in manchen Fällen obsessiv. Es gibt bloß ganz dunkle Kapitel, die dann in weiße Flecken verwandelt werden. Die Armenierfrage, überhaupt die Frage, was mit den Nicht-Muslimen, Nicht-Türken in der jüngeren Geschichte passiert ist. Auch die für eine, Friedrich Nietzsche hätte gesagt, monumentale Geschichtsauffassung. Ja, so schwierige Frage, wie kommt es, dass aus dem Osmanischen Reich nicht etwas Größeres geworden ist als die Türkei? All diese Fragen sind für die türkische Öffentlichkeit hochschmerzhaft. Nach 1,5 Jahren stellt die türkische Justiz das Verfahren gegen Shafak ein. Während das Verfahren schwebt, erhält sie Morddrohungen. Nationalisten spucken auf ihr Foto und beschimpfen sie als EU-Bastard. Die Schriftstellerin hat eine Schreibblockade, fürchtet die Schere im Kopf. Aber der Bastard von Istanbul wird ein Bestseller in der Türkei und auch andere Bücher verkaufen sich hervorragend. Der Schriftsteller Orhan Pamuk preist sie als die beste türkische Autorin, die das Land in den 90er Jahren hervorgebracht habe. Sie ist eine ausgesprochen erfolgreiche Schriftstellerin. Der Roman Aşk, also die 40 Geheimnisse der Liebe auf Deutsch, hat sich so etwa 1 Million Mal wohl in dem Lande verkauft. Das ist sehr viel. Dance me to the end of love. Ella, deren ganzes Dasein sich um ihren Mann und ihre Kinder drehte, beherrschte nicht eine einzige Überlebenstechnik, um selbstständig die Härten des Lebens zu meistern. Es war nicht ihre Art, alle Bedenken in den Wind zu schlagen. Für sie bedeutete es schon eine gewaltige Anstrengung, auch nur ihre gewohnte Kaffeemarke zu wechseln. Weshalb sich niemand, auch Ella selbst nicht erklären konnte, warum sie im Herbst 2008 nach 20 Jahren Ehe die Scheidung einreichte. Aber es gab einen Grund. Liebe. Die 40 Geheimnisse der Liebe schrieb die Autorin 2009 nach dem Bastard von Istanbul. Einige Kritiker warfen ihr Selbstzensur vor, bemängelten mangelnde Tiefe und flache Prosa. Christoph Neumann, Professor für türkische Studien. Insgesamt ist es so, dass unter den wirklich literarisch sehr Intellektuellen sie ein bisschen übergenommen wird, dass sie eigentlich relativ einfache Bücher schreibt. Jede Person repräsentiert etwas und dann werden diese Personen einander gegenübergestellt. Sie bekommen auch Attribute, irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche Haltungen, die sie eigentlich mehr typisieren als charakterisieren. Das ist schon etwas, was auch in der türkischen Literaturkritik nicht so sehr angesehen wird. Andererseits, die Leser fahren drauf ab. Das ist eben eine Literatur, die Nicht-Spezialisten auch noch anzusprechen vermag und die versucht, Anliegen, tatsächliche Verhältnisse literarisch zu diskutieren und zu bewältigen. 2014 erschien in Deutschland der Roman Ehre, wiederum eine Auseinandersetzung mit dem strengen Patriarchat der islamischen Gesellschaft. Diesmal beschreibt Elif Shafak auch die Rolle, die Frauen in diesem System spielen. Gott bewahre, murmelte Nase auf dem Weg in die Küche. Meine Töchter werden niemals ihre Männer verlassen. Und wenn es doch eine wagt, schlage ich sie grün und blau. Selbst wenn ich dann schon tot bin, dann komme ich eben als Geist zurück. Nase ist die Mutter der kurdischen Zwillingsschwestern Pembe und Jamila, die in einem Dorf am Ufer des Euphrat aufwachsen. Erwünscht waren die Mädchen nicht. Nase wollte lieber Söhne. Die Sittsamkeit ist der einzige Schild einer Frau. Denkt immer daran, wenn ihr ihn verliert, seid ihr keinen angeschlagenen Kurusch mehr wert. Die Welt ist grausam. Ich werde jedenfalls kein Mitleid mit euch haben. Männer besaßen Ehre. Greise, Männer mittleren Alters, ja selbst kleine Schuljungen, die noch nach der Milch ihrer Mutter rochen. Frauen besaßen keine Ehre. Sie besaßen Scham. Worüber sich Frauen zu schämen haben, wird von einer männlichen Gesellschaft bestimmt. Diese hat damit ein mächtiges Kontrollinstrument, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, nicht selten mit tödlichen Folgen. In Elif Shafaks Roman Ehre trifft es Pembe. Die junge Kurdin hat ihr Dorf verlassen und ist mit Mann und ihren drei Kindern nach London emigriert. Dort verlässt sie der Mann und sie muss sich als billige Haushaltshilfe verdingen, um die Familie durchzubringen. Ganz in der Tradition ihrer Mutter Nase ist Sohn Iskender ihr Ein und Alles. Sie liebt ihren Löwen, ihren Augapfel abgöttisch, lässt ihm alles durchgehen und zieht ihn zu einem Patriarchen heran. Die Familie lebt in ihrer hergebrachten Kultur. England behandelt die Immigranten schlecht. Die Briten waren immer höflich. Sie spuckten einem so zuvorkommend ins Gesicht, dass man fast damit rechnete, zusätzlich ein Taschentuch gereicht zu bekommen. Pembe beginnt eine platonische Liebschaft mit dem Koch Elias, den sie ein paar Mal trifft. Diese harmlosen Treffen werden von den männlichen Verwandten als Sünde ausgelegt. Ein Onkel und ein muslimischer Prediger reden Iskender ein, dass er als Familienoberhaupt Schande abwenden und die Ehre der Familie wiederherstellen müsse. Für den Ehrenmord an seiner Mutter sitzt Iskender 14 Jahre in Haft. Seine Schwester holt ihn am Tag seiner Entlassung ab. Ich werde eine Musikkassette dabei haben. Die größten Hits von ABBA. Die Songs, die meine Mutter beim Kochen oder Putzen oder Nähen vor sich hinsummte. Take a Chance on Me, Mamma Mia, Dancing Queen, The Name of the Game. Denn sie wird uns zusehen. Ich bin mir ganz sicher. Ich habe oft daran gedacht, ihn zu töten. Ich habe ausgeklügelte Pläne geschmiedet, in denen Pistolen, Gift oder am allerbesten ein Schnappmesser vorkamen. Eine symbolische Gerechtigkeit gewissermaßen. Ich habe auch daran gedacht, ihm ganz und aus vollem Herzen zu verzeihen. Letztlich habe ich beides nicht geschafft. Erst die Schwester, Die dritte Generation durchbricht das frauenverachtende Muster von Ehre und Scham. Sie bringt es auf den Punkt. Mit dem Mord an einem Menschen hat Iskender viele getötet. Nicht nur in ihren Büchern, auch in zahlreichen Essays setzt sich Elif Shafak mit der türkischen Realität auseinander. Sie schreibt für die New York Times, die Financial Times, den Guardian, das Wall Street Journal, La Repubblica, den Spiegel. Ist Gründungsmitglied des paneuropäischen Think Tanks European Council on Foreign Relations. 2017 trat sie als Rednerin bei der TED-Konferenz auf, einem regelmäßigen Forum, auf dem Persönlichkeiten ihre innovativen Ideen und Konzepte vorstellen. Shafak sprach über die revolutionäre Macht von Meinungsvielfalt. Als gebürtige Türkin weiß ich, dass der Verlust von Vielfalt einer der größten überhaupt ist. Heute ist mein Mutterland Rekordhalter für die meisten eingesperrten Journalisten und entthront damit China von seinem traurigen ersten Platz. Ich bin außerdem der Meinung, dass das, was in der Türkei passiert ist, überall passieren kann. Sie sei zerrissen wie ihre Heimat, bekennt Elif Shafak in einem Essay für den Spiegel. Die politische Publizistin Elif Shafak seziert schonungslos die politischen Verhältnisse in ihrer Heimat Türkei. Als Romanautorin spaltet sie die Kritiker und Leser. Die einen schwärmen von ihrem Witz, der leisen Ironie, ihrer mystischen Erzähllogik und dem Lesevergnügen, das sie bereitet. Andere vermissen die Tiefe in ihren Charakteren, kritisieren Klischeehaftigkeit und Eindimensionalität. Christoph Neumann, Professor für türkische Studien. Das Bild von der türkischen Gesellschaft, was Elif Shafak vermittelt, ist eines, was ein bisschen überwürzt ist. Also es ist ein bisschen zu farbig, ein bisschen zu vielfältig, zu typisierend, um mir zu gefallen. Insofern ist es eine leichte Überzeichnung, was sie anwendet literarisch. Das heißt aber nicht, dass sie ein Bild von der Türkei zeichnete, was völlig abwegig wäre. Nein, überhaupt nicht. Das ist schon interessant, wie sie das Land sieht. Elif Shafaks Hauptthema ist die Verständigung zwischen den Kulturen, zwischen den Menschen. Im Vorwort ihres Romans »Der Bastard von Istanbul« schreibt sie: Statt Gegensätze aufzubauen, möchte ich das polarisierende Denken an sich überwinden. Statt über den anderen zu urteilen, ihn zu hassen und misszuverstehen, möchte ich durch meine Geschichten zeigen, der andere bist in Wahrheit du selber. Weltbürgerin, Bestseller-Autorin, die türkische Schriftstellerin Elif Shafak vermittelt zwischen den Kulturen. Ein Porträt von Dorit Kreisel. Es sprachen Katja Bürkle, Stefan Wilkening, Rahel Comtesse, Hans-Jürgen Stockerl und Carsten Fabian. Technik Ursula Kirstein, Regie Dorit Kreisel. Alle Aussagen von Elif Shafak sind ihrem Vortrag entnommen über die revolutionäre Kraft von Meinungsvielfalt, gehalten auf der TED Global Conference, New York City, September 2017. Weitere Gespräche finden Sie als Podcast in den täglichen TED Talks.